Was halten Sie denn davon? Die sagen dir andauernd, was du zu tun hast und zu denken oder zu fühlen. Möchten Sie gerne 8 oder 10 Stunden irgendeinen Scheiß arbeiten, nichts dafür kriegen, nichts haben? Hä? Wollen Sie das? Stehen Sie auf sowas? Ich schreib meine Zeilen nicht, um gut anzukommen. Dennoch frag ich mich, ob sie beim Publikum gut ankommt. Punk, gib mir 2 Mics, ich kreuz sie und zeig zugleich. Ihr Affen peilt es nicht, ich hab mein Style. Mann, guck her, der bleibt. Das ist alles vom A zum K zum T zum E. Ich heb mich ab von der Masse, denn was ich sage, das steht. Das, was ich schaffe, das lebt. Ihr macht nur Kasse und geht. Meine Wörter werden zu Waffen. Ihr habt genug geredet. Eure Prinzipien sind nichts wert, denn ihr bleibt ihnen nicht treu. Wenn ich so wäre wie ihr, wär ich von mir selber enttäuscht. Frag die Leute, ich hab sie alle überzeugt. Ich bin ich und das bleib ich. Ich weiß, dass ihr das nicht wollt. Ihr wollt mich auf eurer Seite haben. Da muss ich leider Nein zu sagen. Keiner von euch geiern kann verstehen. Ich lebe im Freiheitswahn. Ich bin ein Fehler im System. Ich leg die Bikes lahm. Der versucht mich zu bekehren, wird auf ewig scheitern. Ich steh stramm, guck uns an, wir sind nicht wie die. Das ganze Land ohne Verstand, wir sind nicht wie sie. Es hat Angst, fass dich an, wir sind nicht wie die. Wir stehen in Brand, verdammt, wir sind das Land wie sie. Wir machen jeden Tag, was aus der Gegenwart. Auch wenn das Leben plagt, wir stehen mit Ehre da. Mach was der Lehrer sagt, geh und dann ehre den Staat. Dieser Weg, den ihr geht, man, der geht bergab. Zu viele verdienen sich dumm und dämlich, indem sie minderjährigen Knebelverträge geben, die sich ausbeuten lassen für Hoffnung auf Ruhm und Ehre, alles aufgeben für eine angeblich gute Karriere. Schlipsträger, die lediglich nach Erfolg in den Medien streben, um sich ihr schäbiges Leben mit Juwelen zu veredeln, sind genauso eklig wie verheerend vergätschelte Mädels, die alles geben für Kosmetik und ein Mercedes. Kein Bock, nach vorgegebenen Regeln zu leben. Kein Bock, auf ein lediglich geregeltes Leben. Kein Bock, regelmäßig auf ewig alles zu regeln. Kein Bock, täglich dem gleichen Trotz zu begegnen. Ich will nicht so werden wie ihr. Ihr geht arbeiten wie Ameisen. Ich will nicht so sterben wie ihr. Von mir aus könnt ihr daran gerne krepieren. Die Nerven verlieren, habt ihr's erstmal kapiert. Ich will nicht so werden wie ihr. Steh stramm, guck uns an, wir sind nicht wie die. Das ganze Land ohne Verstand, wir sind nicht wie sie. Es hat Angst, fass dich an, wir sind nicht wie die. Wir stehen in Brand, verdammt, wir sind das Land wie sie. Wir machen jeden Tag, was aus der Gegenwart. Auch wenn das Leben plagt, wir stehen mit Ehre da. Mach was der Lehrer sagt, geh und dann ehre den Staat. Dieser Weg, den ihr geht, man, der geht bergab. Hier bist du einer unter tausend in einem Ameisenhaufen. Nur weil ich Arbeit brauche, soll ich meine Ideale verkaufen. Ein Antrag auf Hartz IV und du wirst Antrag der Gesellschaft. Ich will nicht sein wie ihr, nur weil ich gerade kein Geld hab. Mein Kontostand ist eine Berg- und Talfahrt. Kein Konzert, keine Knete. Und der Sozialstaat geht zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Alles was ich habe ist mein Wort und mein Penis. Mein Heimatland sterben die Kinder aus. Ich weiß, dass ihr meinen Schwanz dringend braucht. Ich geh ins Jobcenter, mach mir ne Fotze klar. Ficken fürs Vaterland auf dem Arbeitsamt. Der Bürohengst bockt, weil ein Rapper keine Lust hat auf einen Drecksjob als Klempner in Stuttgart. Nur weil alle nach Berlin kommen, soll ich wegziehen. Was werden, was ich nicht bin, wie ne Drag Queen. Ich steh stramm, guck uns an, wir sind nicht wie die. Das ganze Land ohne Verstand, wir sind nicht wie sie. Es hat Angst, fass dich an, wir sind nicht wie die. Wir stehen in Brand, verdammt, wir sind das Land wie sie. Wir machen jeden Tag, was aus der Gegenwart. Auch wenn das Leben plagt, wir stehen mit Ehre da. Mach was der Lehrer sagt, geh und dann ehre den Staat. Dieser Weg, den ihr geht, man, der